Erster in meinem ersten Buch, Theophilus, schrieb ich über alles, was Jesus tat und lehrte. Zweiter, das war vom Anfang bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel kam. Er gab den Aposteln Befehle durch den Heiligen Geist. Er hatte sie ausgewählt. Dritter, nach seinem Leiden zeigte er sich ihnen lebendig. Er gab viele Beweise dafür. Er zeigte sich 40 Tage lang und sprach über Gottes Reich. Vierter, als er bei ihnen war, sagte er, bleibt in Jerusalem. Wartet auf das, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es von mir gehört. Fünfter, Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft. Sechster, die Leute fragten ihn, Herr, machst du jetzt Israel wieder zu einem Königreich? Siebter, er sagte, ihr müsst die Zeiten nicht wissen. Der Vater hat sie selbst bestimmt. Er hat die Macht dazu. Achter, aber ihr bekommt Kraft, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das gilt in Jerusalem, Judäa, Samaria und überall auf der Erde. Neunter, als er das gesagt hatte, sahen sie zu. Er wurde nach oben gehoben. Eine Wolke nahm ihn weg, und sie sahen ihn nicht mehr. Zehnter, sie sahen zum Himmel, als er wegging. Plötzlich standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Elfter, die Männer sagten, ihr Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus ging in den Himmel. Er wird genauso zurückkommen, wie ihr ihn gehen saht. Zwölfter, danach gingen sie zurück nach Jerusalem. Sie kamen vom Ölberg. Der Ölberg ist nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Dreizehnter, sie gingen in ein Zimmer oben im Haus. Dort blieben sie immer. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, Simon und Judas dort. Jakobus war der Sohn des Alpes. Simon war der Eiferer. Judas war der Sohn des Jakobus. 14. Alle diese Leute beteten zusammen. Auch einige Frauen waren dabei. Maria, die Mutter von Jesus, und seine Brüder waren auch da. 15. In diesen Tagen stand Petrus auf. Er sprach zu den Brüdern. Es waren etwa 120 Leute zusammen. 16. Er sagte, Männer und Brüder, die Schrift musste wahr werden. Der Heilige Geist sprach durch David über Judas. Judas führte die Männer, die Jesus festnahmen. 17. Judas gehörte zu uns. Er hatte auch diesen Dienst bekommen. 18. Judas kaufte ein Feld mit dem Geld, das er für seine schlechte Tat bekam. Er fiel kopfüber und platzte in der Mitte. Seine Eingeweide kamen heraus. 19. Alle Leute in Jerusalem erfuhren das. Sie nannten das Feld in ihrer Sprache Akeldama. Das bedeutet Blutacker. 20. Im Buch der Psalmen steht, sein Haus soll leer sein. Niemand soll darin wohnen. Ein anderer soll seinen Platz einnehmen. 21. Darum muss einer von den Männern ausgewählt werden. Er war die ganze Zeit bei uns. Er war bei uns, als Jesus kam und ging. 22. Er war dabei von Johannes, Taufe bis zu dem Tag, als Jesus von uns weggenommen wurde. Dieser Mann muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. 23. Sie schlugen zwei Männer vor, Josef Barsabbas, auch Justus genannt, und Matthias. 24. Sie beteten, Herr, du kennst alle Herzen. Zeige uns, welchen von diesen beiden du gewählt hast. Er soll den Dienst und die Aufgabe übernehmen. 25. Judas hat diesen Dienst verlassen. Er ging an seinen eigenen Ort. 26. Sie warfen Lose. Das Los fiel auf Matthias. Er wurde zu den 11 Aposteln hinzugefügt.